Wir haben die ganze Welt gesehen, die Welt ist überall rund. Um alle paar Monat vor Anker zu gehen, bei einem Mädchenmund. Wir sahen eine Mutter mit schneeigem Haar, die verkuppelte uns ihr Jör. Wir fraßen pfundweißen Kaviar, direkt an der Quelle vom Stör. Wir sahen Seeanemonen und Quallen, die schmückten Gebein und Gewand. Von einem Matrosen, der war gefallen für irgendein Vaterland. Die Welt ist überall schön, was gibt es für uns noch zu sehen? In Hamburg an der Elbe, gleich hinter dem Ozean, ein Mädchen von St. Pauli, von St. Pauli und von der Reeperbahn, ein Mädchen, das bei Tag und bei Nacht die ganze Zeit nur an uns hat gedacht, ein Mädchen von der Reeperbahn. Reeperbahn, ein Mädchen von der Reeperbahn. Sehr schön, wie im Märchen. Und ist es in Wirklichkeit auch so? Na, davon wollen wir lieber nicht reden, nicht? Die glaubt uns ja doch keiner. Wir wollen unsere Seeromantik, wir wollen unseren blauen Dunst. Ach ja, Schiff Ahoi. Die Welt ist zum Bespein, was kann für uns noch sein? In Hamburg an der Elbe, gleich hinter dem Ozean, ein Mädchen von St. Pauli, von St. Pauli und von der Reeperbahn. Ein Mädchen, das bei Tag und bei Nacht die ganze Zeit nur an uns hat gedacht. Ein Mädchen von der Reeperbahn, Reeperbahn, ein Mädchen von der Reeperbahn. Na, na, na, na, na, Kinder, nun macht mal Schluss, ja? Jetzt haben wir schon oft genug gehört. So seefest ist das Mädchen denn nun doch nicht.